Cavallo ließ sich treiben, die Ramblers hinunter, dem Hafen zu, wie er es als Jüngling so oft gemacht hatte. Ich es als Jüngling so oft gemacht habe. Ob sie eines Tages unten am Hafen wirklich warten würde? Die Frau meiner Träume. Der Traum von einer Frau. Dieses letzte Mal noch. Sehen, ob sie vielleicht doch unten am Hafen wartet. Noch einmal meinem Gefühl folgen wie ein empfindsamer Jüngling. Jedes Mal wieder, wenn dich der sauersüße Schwachsinn der Liebe überkommt. Im Jahr 2000 ist es zu spät. Unten an der Mole sah Cavalli auf den schmutzigen Wassern des Hafens zwischen schillernden Flecken von Öl und angetriebenen Trümmern schmählicher Schiffbrüche den Körper von Claire schwimmen. Claire. Der Schatten von Claire. Ihre klaren Augen und ihr Blick aus der Tiefe der Zeit. Claire ist für immer verloren. Ihr Lächeln, das so viel sagte und so viel verschwieg. Sie hatte er verloren und sich hatte er verloren. Verloren im Labyrinth. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Manuel Vázquez Montalbán aus dem Spanischen von Bernhard Straub. Von Peter Micheladiges. Cavallo schloss die Augen. Es schien ihm eine Ewigkeit her zu sein. Und es waren nicht einmal 5 Tage. Und von Anfang an hatte er gewusst, wie es sein würde. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Das ist wirklich nicht das Problem. Bis dann. Das hat mir gerade noch gefehlt. Bis gut her? Ja, Chef. Wieder so ein Vater, dem ich die Tochter überwachen soll. Ja, Chef. Seit dem Fall der Mauer von Berlin kommen die guten alten Sitten wieder zu Ehren. Ja, Chef. Die Welle moralischer Unterdrückung rollt. Herein. Die beiden Schatten auf der matten Glasscheibe der Tür bewegten sich nicht. Herein, habe ich gesagt. Cavallo traf der Schlag in den Magen und nahm ihm den Atem. Pepe Cavallo? Es gibt Frauen, deren fleischlicher Zauber beim ersten Anblick den Mann körperlich schmerzt. Wer bin ich? Empörend fand er, wie die Frau ihn einfach umwarf und wie er sich so umwerfen ließ. Mademoiselle Claire Delmas und Georges Lebrun. Das erste Mal, dass Franzosen etwas von ihm wollten. Wir kommen zu Ihnen auf Empfehlung eines guten Bekannten von uns. Sie war so schön. Bitte setzen Sie sich doch. Ihre Augen blickten wie klare Edelsteine. Ihr Haar floss wie dunkler Honig. Die Haut zart und süß wie reifer Pfirsich. Dieser Bekannte von uns hat Sie auf einer Reise durch den Süden Thailands kennengelernt. Sie waren ein paar Tage zusammen im Dschungel, in der Nähe der Grenze nach Malaysia. Ich erinnere mich. Ende der 70er muss es gewesen sein. Der taoistische Mönch aus Frankreich. Erst Maoist, dann Taoist und heute im Staatsdienst. Wirtschaftsexperte der Regierung Roca. Er hatte seine Zweifel an politischer Macht. Und die hat er immer noch. Der Staatsapparat wimmelt von solchen Leuten. Was war der Grund für seine Empfehlung? Monsieur Lebrun versank in Schweigen und tat, wie ein Prinz, gelangweilt und doch nervös, als habe er mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Ich suche einen Mann. Das fängt ja gut an. Sie sucht einen anderen. Hier in Barcelona? Ja. Er ist der Mann meines Lebens. Nichts zu machen, Cavallo. Vergiss es. Die Geschichte von Mademoiselle Delmas ist sehr literarisch. Auch Mademoiselle Delmas selbst ist sehr, sehr literarisch. Monsieur Lebrun dagegen hält sich einzig und allein an die bewiesenen Tatsachen. Die beiden trieben ein Spiel miteinander. Mademoiselles Geschichte ist eine Tragödie. Mit einem Helden schön wie Antinoros. Mademoiselle schien der Sarkasmus nicht auszumachen. Ich lernte Alekos, den Mann meines Lebens, vor 5 Jahren kennen. Ein Grieche. Alekos Farandouris. Ein paar Jahre älter als ich. Emigrant, vor kurzem erst nach Paris gekommen, wollte Malerei studieren. Stand Malernmodell, um etwas Geld zu verdienen, aber davon konnte er verhungern. Tatsächlich hat er doch praktisch von mir gefordert, wir hatten uns erst vor wenigen Minuten kennengelernt, dass ich ihn zum Essen einlade. Nur ich fand das eine ziemliche Kaltschnäuzigkeit, aber er sah ja sowas von gut aus. Die Figur eines jungen griechischen Athleten, mit dem Kopf eines türkischen Piraten. Und nach einer Woche zog er bei mir ein. Mit seiner gesamten griechischen Kultur und Gefühlswelt. Er brachte mir bei, griechisch zu empfinden. Meine Wohnung, mein Leben wurden eine griechische Kolonie, wo er aufkreuzte, wie es ihm gefiel und wann es ihm gefiel. Der Franzose applaudierte mit den Fingerspitzen. Claire, das ist die beste Version der Geschichte, die ich je gehört habe. Mögen Sie die griechische Küche, Signor Cavallo? Wenn es sein muss, im Sommer. Der Franzose applaudierte wieder mit den Fingerspitzen. Doch diesmal gab er keinen Kommentar. Das ist nichts, das ist bloß Biscotere. Ja, Chef. Mein Assistent, der sich hier um alles kümmert. Ja, Chef. Der hässliche Zwerg mit haarlosem Kopf wischte sich an der Hose die Schweißhände ab. Mademoiselle, Monsieur, comment vous allez à Barcelona? Biscuter, abgesehen von deinen Sprachkenntnissen, was haben wir sonst noch unseren Klienten anzubieten, damit sie sich wie zu Hause fühlen? Es wäre genau die richtige Zeit für einen kühlen französischen Weißwein. Was haben wir denn kalt da? Einen Puy Fumé 83, einen Sancerre von 84 und einen 85er Chablis. In den Augen des Franzosen war zum ersten Mal ein Anflug von Irritation zu registrieren. Wenn es nach mir ginge, den Pouillet. Ging es, mademoiselle? Aber gern. Biscuter verschwand in seinem Kabuff. Alekos verlangte, dass ich Domestika trinke. Es sei der Wein, den in Griechenland das Volk trinkt. War er Kommunist? Sein Vater, er war wohl mehr Anarchist. Oh, Georges, du wirst einen Menschen wie ihn nie begreifen können. Du bist eben Kaufmann und deine Welt sind Handel und Geschäfte. Ich kümmere mich bei Radio Télévision Française um An- und Verkauf von Filmproduktionen und die Möglichkeiten ihrer kommerziellen Nutzung. Dass es alles gibt? Spotten Sie ruhig. Nichts liegt mir ferner als das. Biscuter kam mit der Flasche Wein und Gläsern und stellte einen Teller mit kleinen Schnittchen hin, die mit einer hellrosa Masse bestrichen waren. Oh, Taramas, wie wunderbar. Sie sind ein richtiger Zauberer. Ein etwas unorthodoxer Taramas. Biscuter nimmt den hiesigen Verhältnissen angepasst, statt Botargo Stockfischrogen. Von Taramas fühle ich mich nach Griechenland entrückt. Ihre Augen nahmen die Farbe der Ägäis an. Jetzt fehlt nur noch etwas von Theodorakis. O Perigel beispielsweise. Alekos ließ die Platte so lange hintereinander laufen, bis ihm die Ohren weinten, wie er sich ausdrückte. Wie konnten Sie einen so faszinierenden Mann bloß verlieren? Ich schwöre Ihnen, er war wirklich faszinierend. Nein, ich habe ihn nicht verloren. Er ist auf und davon. Warum das? Es war meine Schuld, wie ich mich verhalten habe. Zuerst gingen wir beide total in unserer Beziehung zueinander auf. Es war selbstverständlich fürs ganze Leben. Er fuhr sogar mit mir zu seinen Eltern nach Griechenland und seit diesem Besuch habe ich für sie den Status einer Schwiegertochter. 3 Jahre ging das so, más o menos. Dann bemerkte ich, dass unsere Beziehung sich veränderte. Er war immer weniger bei mir, körperlich und seelisch. Und je mehr er sich mir entzog, umso mehr forderte ich ihn, körperlich und seelisch. Im Bett kam es mir vor, als würde er routiniert seine Pflicht erledigen. Es musste eine Rivalin geben. Das stand für mich fest. Und ich stellte die Frage, wer die andere sei. Machte ihm Vorwürfe, weinte, tobte, heulte. Und er stritt nichts ab, gab nichts zu. Er reagierte überhaupt nicht. Ließ mich einfach schreien in meiner Verzweiflung. Cher Claire. Gut 1 Jahr verging so. Versuch es doch einmal, durch die Brille Rob Grillets zu sehen. Sie müssen bitte verzeihen, Signor Carvalho. Georges kann einfach nicht von seiner erfolglosen Rolle lassen, mich aus dem Konzept bringen zu wollen. Gab es denn nun eine andere? Nein. Es gab keine. Ich habe ihm lange genug nachspioniert. Alekos war immer nur mit seinen Freunden zusammen. Sie kümmerten sich um junge Griechen, die Hilfe brauchten. Sie gingen alle sehr innig miteinander um. Und schließlich kam mir ein Verdacht. Zärtlichkeiten zwischen Männern sind im Osten des Mittelmeers und längs der nordafrikanischen Küste etwas ganz Normales. Aber eines Tages fand ich einen Brief. Auf Griechisch. Alekos hatte ihn geschrieben. Ich konnte Griechisch nicht lesen, aber ich habe mir ein Lexikon genommen und mir den Brief Wort für Wort übersetzt. Es war ein Liebesbrief an einen sehr jungen Mann. Alekos nannte ihn Mitya. Er hieß Dimitrios, war vor kurzem erst aus Samos gekommen, auch ein Maler. Hatte sich mit Drogen kaputt gemacht. Was stand in dem Brief? Es war ein Liebesbrief. An einen Mann, ich weiß. Ich hatte den Beweis. Für eine homosexuelle Beziehung? Eindeutig nicht. Es war nirgends die Rede von direkten körperlichen Kontakten. Alekos beschreibt Mitya einen Traum, den er hatte. Wie er für ihn Mitya eine leidenschaftliche Begierde empfunden habe. Und die Gleichgültigkeit Mityas seiner Zuneigung gegenüber. Seine fürchterliche Verzweiflung und Eifersucht. Immer im Traum. Trotzdem, ich konnte es nicht ertragen. Ich habe mich viel zu viel geschämt, den Brief zu erwähnen. Ich machte Schlimmeres. Mokierte mich über die Schwulen. Tunten. Äußerte mich abfällig über homosexuelle Beziehungen. Und Alekos reagierte heftig. Er verteidigte die Homosexualität, weil sie sich von der Gesellschaft nicht einspannen ließe. Aber von sich hat er nicht gesprochen. Nie. Es war die Hölle. Eines Tages verließ er mich und zog zu einem seiner Freunde, nicht Mitya. Und da fühlte ich mich auch wie eine Wahnsinnige, versuchte Mitya mit dem Messer umzubringen. Machte dann schließlich einen Selbstmordversuch. Das ist der Moment, wo meine Person ins Spiel kommt. Ich habe die Wohnung neben Mademoiselle Delmas. Wir sind Nachbarn. Ich nahm sie unter meine Fittiche. Sie überlebte und ich kümmerte mich weiter um sie. Nicht mit sexuellen Hintergedanken und nicht aus Menschenfreundlichkeit. Aus purer Neugierde, am Gefühlsleben anderer. Wie lange machen Sie das jetzt? Seit jenem denkwürdigen Tag, dem 14. März 89. Das Fräulein bewies ziemliche Standfestigkeit beim Leid um ihren Griechen. Nach einem Jahr schien sie sich langsam mit dem Verlust abgefunden zu haben. Aber dann erfuhr sie vor ein paar Monaten, dass Alekos in Barcelona sei. Von meinen Schwiegereltern. Und nun möchte sie ihren Griechen unbedingt wiederhaben. Unter ihren Fittichen. Es ergab sich so eine Gelegenheit, Mademoiselle auf einer Dienstreise mitzunehmen. Sie ist hier als meine persönliche Beraterin in speziellen kulturgeschichtlichen Fragen, die Stadt betreffend. Ich soll hier über Exklusivverträge für eine Reihe von sportpädagogischen Filmproduktionen verhandeln. Zur kommerziellen Nutzung bei den kommenden Olympiaden. Mademoiselle begleitet mich zu den Gesprächen mit ihrem Olympischen Komitee. Meinem nicht. Wir haben wenig Zeit. Wir werden knapp 2 Wochen in Barcelona bleiben. Haben Sie irgendetwas Konkretes für mich, um anfangen zu können? Claire hielt eine Fotografie hoch, wie der Priester die Hostie beim Abendmahl. Das ist er. Der siegreiche Rivale. Danke. Solche Typen hatte Cavallo in der Plaka von Athen dutzendweise gesehen, wie sie Touristinnen anmachten und sich als Urlaubsabenteuer anboten. Was gibt es sonst noch? Wir wissen mit Sicherheit nur, dass Alekos hier in Barcelona ist. Er kann nichts als Malen und Modell stehen. Viel ist das nicht. Reicht es denn nicht wenigstens, um anzufangen? Mir wird schon etwas einfallen. Wir sind im Palace abgestiegen. Und herzlichen Dank für den schönen Wein. Und die Canapés mit Taramas waren fantastisch. Ich liebe Taramas. Wie ihre Lippen die Worte küssten. Finden Sie ihn mir. Tot oder lebendig. Lebendig oder tot? Ein Toter ist viel schwerer zu finden. Es hat mich erwischt. Der Franzose hat's gemerkt. Ob der Grieche wirklich schwul ist? Wer weiß, vielleicht hat er bloß maßlos schöne und besitzergreifende Frauen satt. Das französische Paar hat sich über seine beiderseitige Beziehung gar nicht geäußert. Komplizen bei der Suche nach einem Griechen mit unklaren sexuellen Neigungen. Auf der einen Seite olympische Kulturgeschäfte, auf der anderen Seite die Maler und ihre Welt. Terra incognita. Vorstöße in unbekannte Regionen. Es hat dich erwischt, Cavallo. Ihre Augen wie Edelstein. Die schönste Tiefe für einen Totalabsturz. Tot oder lebendig. Und Charo? Ich muss doch sehr bitten. Charo steckt in einer Krise. Biscotier steckt auch in einer Krise. Er fühlt sich nicht ausreichend genug beachtet. Er steckt nicht in einer Krise. Und du steckst im Zentrum und löst die Krisen aus. Bloß weil ich allmählich all diese sentimentalen Rituale so überflüssig finde. Gott ist tot. Der Mensch ist tot. Eva Gardner ist tot, Marx ist tot und ich fühle mich auch nicht besonders. Biscotier? Ja, Chef. Was sagst du zu der Sache? Gratuliere, Chef. Ihr Ruhm ist schon über die Grenzen gedrungen. Ist das alles? Nicht, dass ich mich beschweren will, Chef. Ich weiß ja, dass es nicht böse gemeint ist. Aber es gefällt mir nicht, wenn Sie mich vor anderen blamieren. Was ist denn in dich gefahren? Du warst der große King heute. Wie du das gebracht hast mit dem Wein und mit deinem Taramas, du hast großen Eindruck gemacht. Hast du gesehen, wie sie sich über den Teller hergemacht hat? Ja, Chef. Wie findest du die Frau? Ich habe mehr auf den Mann geachtet. Mit anderen Worten, Biscotier fand sie gar nicht. Cavallo traf telefonisch noch zwei Verabredungen für den folgenden Tag. Einmal punkt 10 Uhr morgens mit dem ehemaligen Genossen Oberst Parra, zurzeit Leiter der Koordinations- und Nachrichtenabteilung im Dienst der perfekten Organisation der Spiele, und mittags im Paitrago mit Artim Bau, einem alten Freund und Maler, der sich auf der Szene gut auskannte. Oberst Parra trug die Krawatten von Gucci mit der selbstverständlichen Überlegenheit eines legitimen Ehrenzeichens. Weißt du überhaupt, was du von mir verlangst? Georges Lebrun. Hast du eine Ahnung, wie viele Ausländer sich momentan hier rumtreiben und bei den Spielen mitmischen wollen? Meiner macht in Kultur. Also schön. Ich lasse das mal in den Computer eingeben. Georges Lebrun, ORTF, Produktion pädagogischer Olympiaserien. Unsichtbare Knöpfe wurden gedrückt und unsichtbare Kanäle nahmen Anweisungen entgegen. Fabelhaft. Wie du das alles im Griff hast. Lass die Sprüche. Die Berliner Mauer ist gefallen. Dir geht es offenbar richtig gut. Pepe, du wirst nicht erwachsen. Erinnere dich an den Aphorismus von Herbert Spencer. Zu meiner Zeit galt Spencer als präfaschistisch. Heute betrachtet man ihn als integralen Bestandteil des pluralistischen, sozialdemokratisch-liberalen Gesamterbes. Oberst Parra. Das ist lange her, vergiss es. Cavallo sah sich überall von Gucci-Krawatten umstellt. Die Herausforderung durch die Olympiade kann fürchterlich enden. 92 ist das entscheidende Jahr. Die Augen der ganzen Welt werden auf Spanien gerichtet sein. Das ist uns ja auch seit dem Bürgerkrieg nicht mehr passiert. Nostalgie ist ein Irrtum, Pepe. Unsichtbare Mechanismen ratterten und schoben aus einem Schlitz eine Papierfahne hervor, die Oberst Parra mit der Präzision eines Experten abriss und studierte. Aus welchem Grund willst du das wissen? Dieses Büro kann solche Informationen nicht einfach so weitergeben. Wir haben es hier täglich mit Hunderten von Millionen Peseten zu tun. Der Mann ist ein Klient von mir. Die Sache hat mit deinen multinationalen Olympiageschäften nichts zu schaffen. Es geht dabei um einen Griechen, einen armen Griechen auf der Flucht vor einer Frau. Du schwörst es? Cavallo nickte und bekam das Papier. Mehr nicht? Es war das Übliche. Was denn sonst noch? Dein Computer ist totale Scheiße. Im Paitrago musste Cavallo feststellen, dass auch sein Freund Artim Bau ein Opfer der gastronomischen Repression geworden war. Eine kleine Portion Salat mit Frischkäse, bitte. Ich nehme die Capipotta con Sanfaina. Gekochter Kalbsfuß und Kalbskopf, von den Knochen gelöst, in Stücke geschnitten, in Schweineschmalz und Olivenöl angebraten und mit Aubergine, Paprika, Zwiebel und Tomate fertig geschmort. Fiel mir nicht andauernd auf den Teller, Artim Bau. Bestell dir etwas. Die Capipotta, ist sie gut? Köstlich. Artim Bau schloss die Augen und dann traf er einen Entschluss. Also gut. Er bestellte Stockfisch mit weißen Bohnen und eine Karaffe Rotwein. Dann verzichte ich eben später aufs Essen. Aber die Früchte der Erde und des Meeres erfüllten ihn mit Wohlbehagen. Die Sache mit deinem Griechen. Ja. Kennst du Dotras? Nein. Dotras ist der Richtige für dich. Geh zu Dotras. Ist ein alter Freund von mir, auch Maler. Wenn einer deinen Griechen kennt, dann Dotras. Vor allem, wenn er schwul ist. Aha. Nein, nicht, dass Dotras schwul wäre. So. Meine Frau steht auf Schwule. Verführt sie auf die mütterliche Weise. Und Dotras sieht zu. Dotras hat seine Ruhe. Schau sie dir an und du wirst ihn verstehen. Artim Bau gab Cavallo eine Adresse und Cavallo fand sich hinter der Plaza Medina Celi in einem verborgenen Gässchen, in einer Gegend, in der noch große, baufällige Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert standen und in deren Innenhöfen wild wuchernde Vegetation die Mauern emporrankte. Dort gehörte Dotras eine riesige Atelierwohnung, wo die Türen weit offen standen. Ich komme von Artim Bau. Dann komm mal rein. Der ganze Mann und seine Kleidungsstücke schienen Unikate aus ethnologischen Museen zu sein. Wer das erste Mal meine Schwelle überschreitet, erhält von mir ein Exemplar meines Lebenslaufs. Auf einem niedrigen Tischchen neben der Tür lag er stapelweise. Man weiß doch lieber, mit wem man redet. Im malerischen Durcheinander standen oder lagen in einem Riesenatelier die Sachen herum. Malutensilien, Bilder, Staffeleien. Tische und Tischchen, Sitze, Liegen, Kissen, Matratzen. Da sehen Sie das Reich der freien Stadt. Die Insel von Dotras. wo jeder sich verlieren kann. Aber alle sich auch treffen. Was willst du? Ich suche einen Griechen. Ja. René, haben wir einen Griechen? Zwei. Die Frau trug eine schwarze Tunika und nach hinten hing ihr das lange graue Haar, nach vorn zwei enorme Euter locker bis zur Taille. Wie sieht denn dein Grieche aus? Er hat einen Körper wie Antinous und den Kopf eines türkischen Piraten. René, welcher von unseren beiden Griechen hat einen Körper wie Antinous und den Kopf eines türkischen Piraten? Alle Griechen sehen gleich aus. Was soll man machen? Carvalho schritt vor Wut gepackt auf die Walküre am Telefon zu, nahm ihr den Hörer aus der Hand und legte auf. Kennen wir uns? Ich muss mit Ihnen sprechen. Was wollen Sie? Ich suche einen Griechen mit dem Körper wie Antinous. Ja, ja, und im Kopf eines türkischen Piraten, ich weiß. In der Zeit sehen alle Griechen so aus. Er heißt Alekos Pharanduris. Ist Maler und steht Modell. Kann sein, dass er homosexuell ist, aber das weiß ich nicht genau. Oh, Anfang der 70er Jahre kannte ich einen griechischen Sänger, der hieß Alekos. Den habe ich gern gemocht. Alekos Pandas hieß er. Wo waren Sie im Sommer 72? Eingesperrt. So? Als Kommunist. Wie unangenehm. Doch dann tötete ich Kennedy und kriegte langsam Ruhe im Kopf. Sie haben bei unserem Fest heute Abend in unserer Kollektion noch gefehlt. Ja, kommen Sie doch. Darf ich ein Paar aus Frankreich mitbringen? Pro Person kostet das 2000 Peseten. Carvalho ließ Mademoiselle Delmas und Monsieur Lebrun im Palace ausrichten. Er erwartete sie um 10 abends zum Essen in der Casa Leopoldo. Er aß vorzüglich und betrank sich ein bisschen. Die Stunden bis zum Wiedersehen wollte er sich nicht trüben lassen. In seinem Kopf bewegte sich eine Traumklär, wie eine kokette Puppe aus Fleisch, groß über einer leeren Landschaft. Barcelona, Posat Guapa. Die ganze Welt scheint auf der Durchreise zu sein. Auch die Stadt ist auf Durchreise in der Zeit. Von vertrauter Vergangenheit in undefinierbare Zukunft. Claire ist auf Durchreise. Barcelona, Mesque Mai. Sie taucht plötzlich auf und plötzlich verschwindet sie wieder. 30 Jahre später. Das konnte der junge Mann noch sagen, aber ein 90-Jähriger, was sollte daraus noch werden? Zufällig begegnen wir uns und ich gestehe ihr meine Leidenschaft von damals. Claire inzwischen eine vollreife Frau mit reizvollen Spuren beginnenden Verfalls. Oh, Senor Carvalho, hätten Sie doch damals nur die leiseste Andeutung gemacht. Am Ende des Labyrinths hätte ich auf Sie gewartet. Oder sie hilft dem armen alten blinden Mann über die Straße und erkennt ihn nicht. Pepe Carvalho, sagten Sie, ein merkwürdiger Name, Pepe Carvalho. An den würde ich mich immer erinnern können. Außerdem führen solche Tagträumereien unweigerlich ins Burlesque. Sich endlich wieder einmal wie ein verliebter Idiot fühlen zu dürfen. Lächerlich zu sein. Was mit wachsender Verliebtheit schwindet. Die Ramblas hinunter. Am Ende des Labyrinths wird sie auf mich warten. Dem Hafen zu. Wie ich es früher so oft gemacht habe. Wenn der bittersüße Schwachsinn Amors dich ergriff. Aber alles muss seine Grenzen haben. Carvalho hielt es für ratsamer, im Camboadas an einer Reihe von Proben die Annäherung an den idealen Martini einer strengen Prüfung zu unterziehen. Noch ein Martini, bitte. Ein stiller Mann saß da voll Schwermut vor seinem Long Drink und blickte melancholisch auf die vielen Eisstückchen. Anonymer Alkoholiker? Nein, Abgeordneter im Parlament von Katalonien. Ein kleiner Schluck zwischen zwei Sitzungen. Nein, ich habe mich verirrt. Sind Sie Sozialist? Sieht man mir das so an? Kommen Sie, ich lade Sie zum nächsten Drink ein. In der Casa Leopoldo ließ der trunkene Carvalho auftischen, was das Haus zu bieten hatte. Wir brauchen uns ja auf dem Fest bei Dotras nur kurz umzusehen. Bei Dotras wimmelte es von Leuten jeden Alters und Geschlechts. Wie aus dem Boden gewachsen, tauchte Signora Dotras vor Carvalho und den Franzosen auf. Mach pro Person 2000 Peseten. Ihre gewaltigen Hängetitten glichen riesigen Klingelbeuteln. Und was gibt es für das Geld? Was es hier gibt, finden Sie nirgendwo sonst in der Stadt. Der Franzose bezahlte. Beispielsweise? Reissalat und Curryhuhn. Sehr originell. Wir haben hier das Ambiente der späten 60er und frühen 70er Jahre erhalten. Damals durften auf einer größeren Party in progressiven Kreisen Reissalat und Curryhuhn nicht fehlen. An den Wänden hingen alte Protestplakate, Steckbriefe von Nixon, Aufrufe zum Kampf. Monsieur Dutras, Sie haben Pionierarbeit geleistet. Der Franzose zeigte erstmalig Spuren von Begeisterungsfähigkeit. Dieser Mann hat in einem lebenden Museum eine Verhaltensform konserviert. Und was ist mit meinem Griechen? Die Walküre wies auf einen jungen Mann mit großen Augen in blauer Tunika. Das ist nicht mein Grieche. Ein Grieche führt zum anderen Griechen. Dutras machte Cavallo und Claire mit dem jungen Griechen bekannt. Cavallo spürte die sanfte Hand von Claire auf seinem Arm und überließ ihr die Initiative. Claire redete mit leiser Stimme auf den Griechen ein und das geheime Gespräch der beiden dauerte. Hören Sie, Señor Cavallo. Ja? Alekos ist tatsächlich hier, in der Gegend, die Pueblo Nuevo heißt. Er wohnt da in einer verlassenen Fabrikanlage, in der Nähe eines Platzes am Ende der Rambla von Pueblo Nuevo. Da soll es ein billiges Esslokal geben, wo er spät in der Nacht gelegentlich auftaucht. Möchten Sie dahin? Ja, auf der Stelle. Wollt ihr schon gehen? Cavallo hatte schlechte Laune. Er hasste es, auf Kissen und Matratzen zu sitzen. Und er hasste diese ganze nostalgische Komödie von Dutras. Wie hat es Ihnen denn gefallen? Ach, Dutras, Sie sollten die Zeit nach dem Mai 68 nicht immer wieder aufwärmen. Machen Sie doch mal was Neues. Was Neues? Was dann später kam? Wir haben uns intensiv mit der Frage beschäftigt. Ja, was kam dann? Es ist problematisch mit der Vergangenheit. Haben Sie schon einmal daran gedacht, dass nach jener Zeit Vergangenheit vielleicht aufgehört hat zu existieren? Vielleicht ist das die letzte Generation gewesen, die noch eine eigene Nostalgie pflegen konnte. Sie sind auf einen genialen Einfall gekommen. Das Psychodrama des Generationswechsels live zu konservieren. Hier haben Sie meine Visitenkarte. Wenn Sie so etwas irgendwann mal im großen Stil aufziehen wollen, rufen Sie mich bitte an. Das billige Esslokal an dem Platz Ende der Rambla von Pueblo Nuevo hieß El Pescadores. Bringen Sie uns eiskalten Kava und einen Teller sehr fein geschnittenen Schinken. Wir suchen einen Griechen. Er heißt Alekos. Er ist Maler. Claire zeigte das Foto. Hier kommen eine Menge Leute vorbei. Ich muss ihn finden. Bitte helfen Sie mir. Ich will mal sehen. An einem Tisch gegenüber saß schnatternd eine Gruppe dürrer Mannequins in Begleitung schweigender Männer im Smoking. Der Kellner neigte sich zu einem süßen Skelett mit Afro-Mähne und zeigte auf Cavallo und die Franzosen. Ich höre, ihr sucht Alekos? Madame Farandouris sucht ihren Mann. Alekos kommt kaum noch hierher. Der haust hier in der Nähe in einem Fabrikgebäude. Der hat den Namen Scala ganz groß über die Tür geschrieben. Das muss er sein. Also, wenn ihr einen Moment wartet, es liegt auf dem Weg zu unserem Fotoatelier. Ich bringe euch hin. Danke. Claire lächelte ihr sanftes, allerschönstes Lächeln. Scala. Was bedeutet Scala? Scala heißt der winzige Hafen von Patmos, da stammt Alekos her. Im Sommer vor 3 Jahren waren wir dort. Wir sind mit einem Boot zu der Grotte gerudert, wo der heilige Johannes die Apokalypse geschrieben haben soll. Der Geist führte mich fort in die Wüste und ich sah ein Weib auf einem scharlachroten Tier. Das hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Das Weib war gekleidet in Purpur und Scharlach mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte in der Hand einen Becher aus Gold, voll von den abscheulichsten Gräueln ihrer Hurerei. Wie schön. Offenbarung Johannes, Kapitel 17, Vers 3. Sie waren auch auf Patmos, Monsieur Lebrun? Im Sommer 87, mit Alekos. Claire und Lebrun warfen sich herausfordernd Blicke zu. Alekos ist allein dein Problem. Nicht doch vielleicht deins? Der bloße Anblick der Insel genügt, wie sie in ihrer Dürre ausdocht. Dann weiß man, warum der heilige Johannes ausgerechnet dort seine Apokalypse niederschrieb. Und was wollten Sie auf Patmos ausgerechnet mit Alekos? Tourismus. Der reinste Tourismus. Ich habe die Schwiegereltern von Claire kennengelernt. Tadellose Leute, bewundernswert konventionell. Die weiblichen und männlichen Models machten sich auf den Weg. Das süße Skelett mit der Afro-Mähne ging mit Claire voraus. Und Cavallo und Lebrun beschlossen den Zug. Fantastisch. Der Mond hing voll und glänzend über den leeren Ruinen der verlassenen Industriekulisse. Ich bin fasziniert. Die Straße führte zur rechten und zur linken vorbei an Labyrinthen von rostenden Schuppen, gähnenden Lagerhallen, zwecklosen Bauten, bizarren Konstruktionen, wo ab und zu Licht anzeigte, dass dort Menschen waren. Ein märchenhafter Ort. Ein Ort für Vagabunden, auf dem bald das olympische Dorf stehen wird. Claire und das süße Skelett waren den anderen weit vorausgegangen. Da ist es. Über der großen Eingangstür des Fabrikgebäudes stand groß der Name Scala. Wenn du Alekos wieder siehst, dann erschrick bitte nicht. Ich muss dir etwas sagen. Es geht ihm gar nicht gut. In welcher Beziehung? Er war zweimal im Krankenhaus. Ist aber wieder abgehauen, weil er meint, sowieso nicht mehr lange zu leben zu haben. Was hat er denn? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch gar nicht wissen. Alekos war ein schöner Mann. Dann fing er mit einem Mal an, rapide abzunehmen. Er war zum Schluss nur noch ein Schatten seiner selbst. So schlimm. Sei auf etwas gefasst, das dir gar nicht gut gefallen wird. Verschlossen. Soll hier Alekos wohnen? Sehr weit nach hinten auf der Rückseite der Fabrikanlage. Er ist nicht allein. Er haust da mit Mitya zusammen. Sagten Sie Mitya? Der Freund von Alekos. Dimitrios. Suchen wir den auch? Ja, erst einmal müssen wir überhaupt hineinkommen. Das ist kein Problem. Das süße Skelett öffnete die Tür zum Nachbargebäude und zeigte den Weg über eingestürzte Mauern. Ich muss jetzt hinter den anderen her. In dieser Anlage müsst ihr sie finden. Aber wo, weiß ich nicht. In der riesigen Halle herrschte Finsternis. Alekos! Claire, bist du wirklich jetzt? Was denn sonst? Ohne Licht? Ich habe eine Taschenlampe. Ich würde auch gehen, wenn ich keine hätte. Also gut, gehen wir. Claire hielt Lebrun am Arm zurück. Du sagst nichts, du machst nichts, verstanden? Alles bleibt dabei, wie wir es verabredet haben. Alles? Ja, alles. Carvalho leuchtete mit dem schmalen Lichtstrahl voraus in das dunkle Labyrinth der Industrieruine. Alekos! Sie stiegen durch große und kleine Hallen, Treppen hinauf und hinunter, folgten Gängen und Galerien, bis sie vor einer Tür standen, die von innen verrammelt war. Alekos! Alekos! Carvalho trat die Tür ein und das Krachen hallte in der nächtlichen Stille wieder. Der Strahl der Lampe fiel auf zwei in der Ecke zusammengekauerte Gestalten. Alekos! Mitya! Carvalho begriff, dass die Dame und der Herr nicht denselben gesucht hatten. Mitya! Alekos! Claire hatte sein Skelett in die Arme genommen und hörte zu, was die Lippen des toten Schädels leise flüsterten. Alekos! Claire erhob sich, gab Lebrun ein Zeichen und wandte sich Carvalho zu. Señor Carvalho, Ihre Arbeit ist damit beendet. Ich verstehe. Wir bleiben und Sie gehen. Ich kann draußen auf Sie warten. Nein, Sie gehen und wir bleiben. Carvalho war vor den Kopf gestoßen und wieder spürte er den Schmerz in der Brust. Vielleicht sollte man... Das ist jetzt einzig unsere Sache. Carvalho wurde weggeschickt und würde Claire nicht wiedersehen. Sie bekommen einen Scheck von mir geschickt und werden sich nicht zu beklagen haben. Ich glaube kaum, dass wir uns noch einmal sehen werden. Leben Sie wohl, Señor Carvalho. Das Ende des Labyrinths ist erreicht. Das hast du dir anders vorgestellt. Er hat mich sitzen lassen. Er hat dich sitzen lassen. Es irritiert mich, dass er das getan hat. Dass ich so verletzlich sein kann. Jeder hat seine Sorgen. Ich fühle mich so aufgewühlt, dass ich Gedichte schreiben könnte. Alekos. Mitya. Was du brauchst, ist ein warmes Bad, dein Schluck Knock and Do und dann dein Bett. Mein warmes Bad, mein Schluck Whisky und mein Bett. Sie ist weg. Weg ist sie. Carvalho verkroch sich in die Einsamkeit seines Hauses oben in Valvidrera auf dem Tibidabo über der Stadt. Länger als 2-3 Tage dauert es nie. Bilder aller Katastrophen von Trennung und Vergessen wirbelten durch seinen Kopf. Je eher ich zum normalen Leben zurückfinde, umso besser. Er kochte sich aus Resten, die er im Eisschrank fand, eine verschrumpelte Aubergine und ein paar Garnelen, 2 Eiern, einem Döschen Kaviar und einer Dose Thun, ein kleines Abendessen. Träumte die ganze Nacht von Claire als Madame La Muerte, deren fleischige Lippen ein ironisches Lächeln umspielte. Am nächsten Morgen fuhr er mit dem Taxi zu seinem Büro an den Ramblas. Biscuter, was machst du für ein ernstes Gesicht? Chef, Inspektor Contreras hat 2 von seinen Gorillas hier geschickt. Was will er denn? Sie möchten zu ihm kommen. Haben Sie sonst nichts gesagt? Es war nicht schwer zu erraten. Es steht in den Zeitungen. Ich habe sie Ihnen da hingelegt. In Pueblo Nuevo, die Leiche eines Ausländers. Wahrscheinlich Grieche, Überdosis Heroin. Kein Name, kein einziger konkreter Hinweis. Aber davon redeten die Typen von Contreras. Und was noch? Ein Umschlag vom Hotel Palace, Absender Georges Lebrun. Der Umschlag enthielt einen Scheck über 250.000 Pesetten. Es gibt doch immer noch Großzügigkeit. Oder der Franzose hat ein schlechtes Gewissen. Hat jemand angerufen? Ja, Charochef. Sie hat geheult und gejammert und sie beschimpft. Weiter? Nichts weiter. Sonst keine Anrufe? Nein, Chef. Bist du auch nicht weg gewesen? Nein, Chef. Sie hat nicht angerufen. Inspektor Contreras ließ seinen prinzipientreu Cavallo erst einmal warten und empfing den Privatdetektiv mit einem Blick müder Verachtung. Woher kannten Sie Alekos Faranduris? Ich habe Alekos Faranduris nie kennengelernt. Es heißt hier im Bericht, dass Sie vorgestern wie ein Verrückter nach diesem Alekos Faranduris herumgesucht und herumgefragt haben. Als ging es um sein Leben. Und ein paar Stunden nach Ihrer Aktion taucht dieser Alekos Faranduris tot wieder auf. Die Überdosis war gewaltig. Die hat ein Pferd umgebracht. Jetzt sehe ich mich verpflichtet, die Frage zu stellen, warum haben Sie so intensiv nach diesem Fixer gesucht? Ich kann nur sagen, dass sich Herr Faranduris, als ich ihn in den Morgenstunden des Donnerstags verließ, nicht der besten Gesundheit erfreute. Er lag im Sterben. Warum Sie diese Leiche so angestrengt ausfindig machen wollten, haben Sie mir noch nicht gesagt. Überlegen Sie doch, Contreras. Was für ein Interesse könnte wohl einer wie ich an einem todkranken Griechen haben? Sie machen ja wohl auch wirklich alles. Von wem hatten Sie den Auftrag, den Mann zu suchen? Von Familienangehörigen. Sie haben mich aus Frankreich kontaktiert. Sie hatten festgestellt, dass er in Barcelona sein musste. Und da mein Ruhm inzwischen über die Grenzen gedrungen ist, kamen Sie auf mich. Gratuliere. Ich habe Herrn Faranduris in einer verlassenen Lagerhalle in Pueblo Nuevo gefunden. Es ging ihm sehr schlecht. Allerdings. AIDS. AIDS. Ach, das haben Sie erkannt. Es sah sehr nach Modekrankheit aus. Nun tauchte er als Leiche wieder auf. Aber nicht in einer Lagerhalle von Pueblo Nuevo, sondern am Strand, unten hinter der Bahn. Und die Nadel hatte er noch drin. Ja, selbstverständlich. Dann können Sie den Fall abhaken, Contreras. Es ist schließlich nicht der erste ausländische Fixer, der sich hier eine Überdosis verpasst. Nein, der erste nicht. Geben Sie mir die Adresse seiner Angehörigen in Frankreich, damit Sie die Überführung der Leiche in die Wege leiten können. Ich werde versuchen, mich mit meinen Klienten in Verbindung zu setzen. Jetzt drücken Sie endlich die Adresse raus, Ihr arrogantes Arschloch. Sie wissen genau, Kommissar, dass ich das weder machen werde noch machen darf. Sie gehen mir auf die Eier mit Ihrem Scheißgehabe, Cavallo. Aber Sie werden sehen, dass ich schneller bin als Sie. Die Rolle des Beschützers von Claire kam für Cavallo wie gerufen. Ich muss sie finden, bevor Contreras sie findet. Monsieur Lebrun und Mademoiselle Delmas haben schon gestern Morgen das Hotel Palace mit unbekanntem Ziel verlassen. Der Taxifahrer hat die beiden am Flughafen abgesetzt. Unter den Passagieren des ersten Flugs der Air France nach Paris am Donnerstag war eine Claire Delmas, aber kein Georges Lebrun. Wo könnte Monsieur Lebrun sein? Bei Mitya. Ja, ja, ich warte immer noch. Hallo. Para, bist du endlich da? Ach, du bist es. Was gibt's denn nun schon wieder? Es geht um Tod oder Leben, Oberst. Im Ernst. Ja, was denn? Ich muss unbedingt wissen, ob dieser Lebrun von OATF, du erinnerst dich, ob der noch in Barcelona ist und wo er sich aufhält. Lässt du mich deshalb etwa aus einer Sitzung holen? Es geht um Leben oder Tod. Das geht es immer. Kannst du feststellen, ob Georges Lebrun noch in der Stadt ist? Ich habe morgen um 10:30 hier eine Verabredung mit ihm. Eine Adresse hast du nicht? Nein, das wär's. Cavallo war wild entschlossen, den Franzosen noch vor dem nächsten Morgen zu finden. Der gelangweilte Prinz aus Frankreich und sein schöner griechischer Jüngling. Wohin würde die Neugier die beiden im nächtlichen Barcelona treiben? Die Begegnung mit Lebrun müsste wie purer Zufall aussehen, um dann endgültige Aufklärung bringen zu können. Cavallo nahm sich die schwule Szene von Barcelona vor. Die Ledermänner im Chap, La Luna und El Ciervo sahen aus wie museale Relikte aus dem Gay New York der 70er Jahre. Nichts für LeBron. In modernen Schwulentreffs wie Strass und Grease wimmelte es von Homosexuellen, die in Kleidung und Gehabe Lebensstil zum Ausdruck bringen wollten. Nichts für LeBron. Nichts für LeBron, konnte Cavallo bei jedem schwulen Lokal sagen, das er betrat, bis ihm die Füße wehtaten. Vielleicht sieht der Franzose genauso herum wie ich und so laufen wir immer hintereinander her. Oder voreinander davon. Im Divertido genehmigte er sich in der Bar einen Knock and Do. Hier ist ja richtig Stimmung. Reife, reiche Onkels führten ihre zarten himmlischen Knaben aus, die ganz unverschämt mit den Voyeuren mittleren Alters an der Bar herumflirteten, die ihren geheimen Neigungen nachspürten. Es ist immer dasselbe hier. Auch die Leute sind dieselben. Sind Sie Stammgast hier? Lassen Sie sich nicht täuschen, lieber Freund. Ich täusche mich schon nicht. Ich komme nur zum Zusehen. Dann sind Sie einer wie ich. Einmal in der Woche komme ich her und beobachte. Hier gibt es fast nur Stammgäste. Ich dachte, das Divertido sei jetzt in Mode. Nein. Nein, Martins, das ist jetzt in. Aber da geht man erst später hin. Da gibt es alles. Wie auf einem Supermarkt. Was haben Sie davon, Schwule zu beobachten? Das ist der einzige Genuss, den ich habe. Sonst habe ich nichts. Ich bin ein totales Arbeitstier. Und zu Hause erwartet mich eine Seko und 4 Belger. Ich brauche einen Abend in der Woche, an dem ich den Schwulen zusehen kann. Sonst würde ich das ganze Leben nicht aushalten und wäre am Ende. Wie kamen Sie zu dieser Eigenheit? Durch meinen Vater. Der war auch Voyeur. Der war alles andere als das. Ein durch und durch rechtschaffener Mann. Opus Dei. Kommunizierte jeden Tag und hatte unablässig den Spruch bereit, von mir aus kann mein Sohn Kommunist werden, ja, er kann Separatist werden, Hauptsache, er wird nicht schwul. Mit der Zeit machte mich das neugierig auf die Schwulen. Ungeheuer neugierig. Was machen Sie beruflich? Ich bin Generalvertreter der galizischen Konservenindustrie. Unsere Sardinen und Herzmuscheln in Dosen sind die besten auf dem Markt. Ich bin Privatdetektiv. Dachte ich mir doch gleich, dass Sie irgendeinen interessanten Beruf haben müssten. Befürchten Sie nicht, hier mal einem Kunden zu begegnen? Meine Kunden verkehren nicht in solchen Lokalen. Cavallo hatte es satt, durch schwule Lokale zu trotten, um immer wieder feststellen zu müssen, dass sie für LeBron nichts waren. Da fiel ihm plötzlich Dotras ein. Natürlich. Einen Abend mit Mitya allein bei Dotras zu verbringen, das wäre etwas für LeBron. Cavallo sah im schummrigen Licht den melancholischen Franzosen neben dem schlafenden Mitya sitzen. Ist das ein Zufall? Oder haben Sie mich gesucht? Ich bin erst das zweite Mal hier. Das erste Mal war ich von dem Ambiente entschieden stärker beeindruckt. Heute lief genau das Gleiche ab, nur zu anderer Musik. Der zweite Aufguss ist eben nie so gut. Die Umstände lassen sich nicht erzwingen. Der Seitenhieb saß. Monsieur LeBron, Sie glauben, alles immer im Griff zu haben, aber dem ist nicht so. Die Polizei hat mir Fragen gestellt und ich muss so schnell wie möglich Antworten darauf parat haben. Zum Beispiel? Wer wird Anspruch auf die Leiche erheben? Das hat sich schon erledigt. Claire hat sich schon mit dem französischen Konsulat in Verbindung gesetzt, selbstverständlich unter ihrem richtigen Namen. Und wenn die Leiche erst einmal identifiziert ist, kümmere ich mich hier um alles. Claire hieß in Wirklichkeit gar nicht Claire? Das war schon aus Gründen der Sicherheit notwendig. Claire. Unter uns wollen wir sie ruhig weiter Claire nennen. Kann Claire, oder wie sie auch immer heißt, nichts mehr passieren? Nein. Und mir auch nicht. In Gefahr ist nur Mitya. Er ist noch so jung. Und schon so ernst. Manchmal benimmt er sich völlig hysterisch. Das könnte alles ins Rutschen bringen. Mitya kann mit der Sache nicht so schnell fertig werden. Mitya hat von jung auf immer im Schatten von Alekos und seinen Freunden gelebt. Alekos übte eine morbide Faszination auf Mitya aus. Erst auf der Patmos-Reise habe ich die tiefen inneren Qualitäten dieses Jungen empfunden. Eine Art... eine Klasse. Mit anderen Worten, ihr wart zu dritt zusammen auf Patmos. Sicher, Alekos, Mitya und ich. Mitya war unser beider Werk. War er der Geliebte von Alekos oder von Ihnen? Warum sollte er einem gehören? Und Claire? Pauf Claire. Arme Claire. Pauf Claire. Welch subtile Verachtung lag in den Worten Lebruns. Wie ein hysterisches Frauenzimmer hat sie sich aufgeführt. Ihren Alekos wollte sie sich auf keinen Fall wegnehmen lassen. Aber sie wusste nicht einmal, dass Alekos immer häufiger mit mir zusammen war. Durch ihn habe ich dann Mitya kennengelernt. Jeder von Ihnen beiden hat mich auf seine Weise belogen. Reichlich. Kein Wort über Ihre Beziehung zu Alekos, kein Wort über seine schlimme Krankheit, kein Wort über Mitya. Claire und ich suchten beide Alekos. Aber mit verschiedenen Absichten. Sie musste sich beweisen, dass Alekos keiner und keinem anderen gehört. Er lag im Sterben, als Sie ihn fanden. Es war nur eine Frage von Tagen. Aber irgendeiner muss ihm diese gewaltige Überdosis gegeben haben. Mitleid oder Hochmut, den Gnadenschuss zu geben. Nicht schlecht gesehen. War es nun Mitleid oder war es Hochmut? Mitleid und Hochmut, vielleicht. Waren Sie es? War es Claire? Raten Sie doch mal. Cavallo war es unheimlich, wie der Franzose so lächelnd aufs Rätselraten gekommen war. Es war eine unvergessliche Nacht. Nicht, weil wir Alekos fanden. Das war der Abschluss der Suche. Aber das Suchen, das Unterwegssein, diese lange Zeit. Erst dieser Dotras mit seinen Ruinen der Erinnerung und dann diese Hallen, die Fabrikanlagen, archäologische Reste von Industriekultur. Schnell gealtert wie alles Billige. Künstler und Vagabunden. Vagabunden sind sie beide. Mach dich hübsch, Barcelona. Es liegt alles am Sterben, die Stadt und die Menschen. Ihr Spanier nehmt immer alles gleich so tragisch. Ich bin Katalaner und meine Stadt liegt im Sterben. Lebrun verfiel in mürrisches Schweigen, bis er sich einen Ruck gab, um die Geschichte mit Cavallo zu Ende zu kriegen. Es war Claire. Sie hat die ganze Zeit in Barcelona die vorbereitete Spritze immer bei sich getragen. Sie erlaubte mir nicht, es für sie zu tun. Alekos sollte ihr gehören. Hochmut und Mitleid. Und Alekos? Ich weiß nicht. Die beiden verließen mit Mitya das Atelier von Dotras und trennten sich an der Plaza de Medina Celi. Ich nehme an, dass Sie meinen Scheck bekommen haben. Es war mir ein Vergnügen. Cavallo ließ sich treiben. Die Ramblas hinauf, die Ramblas hinunter. Dem Hafen zu. An der Mole. Sie hat uns beschissen, die Göttin. Vielleicht steht hier heute da am Hafen die Frau deiner Träume. Es ein letztes Mal noch versuchen. Das nackte Gesicht der Göttin sehen. Das Gesicht von Claire. Wie sie die Spritze nimmt und die Nadel Alekos in die Vene sticht. Mörderin. Schön oder hässlich. Es gibt Frauen, die verschlingen wie ein Abgrund. Nicht als so tragisch nehmen, deinen ganzen Kitsch. Wie ein Abgrund. Tragische Macho-Probleme sind etwas für die Operette. Ich habe es von Anfang an gewusst. Als es mich empörte, wie sich mir alles im Inneren zusammenzog, wie sie dominierte. Ah, da sehnt sich der Macho nach der Domina. Es gibt Frauen... Sei froh, dass sie sich nicht auf dich gestürzt hat. Pauvre Claire. Mörderin. Die abgründigen, durchsichtigen Augen. Cavallo fand unten am Hafen nicht die Frau seiner Träume. Aber in den schmutzigen Wassern zwischen schillernden Ölflecken und Trümmern unwürdiger Schiffbrüche sah er wie Strandgut den Körper von Claire schwimmen. Dieses Lächeln, das ebenso viel verbirgt, wie es sagt. Cavallo schloss die Augen. Dieses Lächeln einer Maske aus Schaum. Als Cavallo die Augen wieder öffnete, sah er nur noch das schmutzige Wasser des Hafens. Sonst nichts. Sie hörten Verloren im Labyrinth nach dem gleichnamigen Roman von Manuel Vázquez Montalbán aus dem Spanischen von Bernhard Straub. Erzähler Matthias Ponier, Pepe Carvalho, Joachim Notke, Biscuter, Heinz Mayer, Claire Delmas, Marianne Lochert, Georges Lebrun, Peter Lieck und Dieter Eppler, Christine Davis, Johannes Hertel, Alf Marholm, Horst Mendroch, Marianne Moser, Charles Wirz und Helmut Wöstmann. Musik Edmund Högemann. Ton Udo Schuster, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Petra Kast, Bearbeitung und Regie Peter Micheladiges. Produktion Südwestfunk 1995.